Erster Jesus war fertig mit seinen 12 Freunden. Er ging weg, um in den Städten zu lernen und zu erzählen. Zweiter Johannes war im Gefängnis. Er hörte, was Jesus tat. Er schickte seine Freunde zu Jesus und fragte ihn, Dritter, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vierter Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Fünfter blinde Menschen können wieder sehen. Menschen, die nicht laufen können, gehen wieder. Kranke Menschen werden gesund. Taube Menschen können hören. Tote Menschen leben wieder. Armen Menschen wird die gute Nachricht erzählt. Sechster, glücklich ist, wer mich gut findet. Siebter, die Freunde von Johannes gingen weg. Jesus sprach mit den vielen Menschen über Johannes. Er fragte, was wolltet ihr in der Wüste sehen? Ein dünnes Gras, das sich im Wind bewegt? Achter, nein, was wolltet ihr sehen? Einen Mann mit schönen Kleidern? Leute mit schönen Kleidern wohnen in den Häusern der Könige. Neunter, was wolltet ihr sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, Johannes ist ein Prophet. Zehnter, ich sage euch, Johannes ist mehr als ein Prophet. Elfter, es steht in der Bibel, ich schicke meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich vorbereiten. Zwölfter, ich sage euch, Johannes der Täufer ist der größte Mensch, der geboren wurde. Aber der kleinste Mensch im Himmel ist größer als er. Dreizehnter, seit Johannes der Täufer da ist, wollen die Menschen mit aller Kraft in den Himmel kommen. Vierzehnter, alle Propheten und das Gesetz haben bis Johannes über Jesus gesprochen. Fünfzehnter, wenn ihr es glauben wollt, Johannes ist Elia, der kommen soll. Sechzehnter, wer Ohren hat, soll zuhören. Siebzehnter, mit wem soll ich die Menschen von heute vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und rufen, wir haben für euch Musik gemacht, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben geweint, aber ihr habt nicht getrauert. 18. Johannes kam, aß nichts und trank nichts. Da sagten die Leute, er hat einen Dämon. 19. Jesus kam, aß und trank. Da sagten die Leute, seht, er isst und trinkt zu viel. Er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Aber die Weisheit zeigt sich in dem, was sie tut. 20. Dann begann Jesus, die Städte zu beschimpfen. In diesen Städten hatte er viele Wunder getan, aber die Menschen hatten sich nicht geändert. 21. Schade für dich, Chorazin. Schade für dich, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, hätten die Menschen dort ihre Kleider zerrissen und Asche auf ihren Kopf gestreut, um zu zeigen, dass sie traurig sind. 22. Ich sage euch, für Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm sein wie für euch. 23. Und du, Kapernaum, du denkst, du kommst in den Himmel? Nein, du wirst in die Hölle kommen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, würde es die Stadt noch heute geben. 24. Ich sage euch, für das Land Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm sein wie für dich. 25. Dann sagte Jesus, Vater, ich danke dir. Du bist der Herr vom Himmel und von der Erde. Du hast diese Dinge vor klugen und gelehrten Menschen verborgen. Aber du hast sie kleinen Kindern gezeigt. 26. Ja, Vater, so hast du es gewollt. 27. Mein Vater hat mir alles gegeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und die Menschen, denen der Sohn es zeigen will. 28. Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten habt. Ich will euch helfen. 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin freundlich und sanftmütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.